Meine Mama. My mother. Meine Mama hat gute Nerven. My mother has good nerves. Und das nicht nur, weil sie 7 Kinder großgezogen hat. And that's not only because she raised 7 children. Sondern weil sie gerade zum 5. Mal mit eines ihren Kindern den L-Führerschein macht. But because she just did the driver's license for the 5th time with one of her children. Meine Mama hat ein großes Herz. My mom has a big heart. Sie wusste immer schon, dass sie mit Papa 7 Kinder haben möchte. She always knew that she wanted to have 7 children with my dad. Und dies hat sie uns spüren lassen. And this she let us know. Sie liebt Papa und sie liebt uns und wir alle freuen uns darüber. She loves my dad and she loves us and we are all very happy about that. Meine Mama ist gescheit. My mom is very smart. Sie kennt nicht nur jede Antwort bei der Millionenshow und weiß, wie man jedes Wort bei Scrabble schreibt. She doesn't only know every answer on the million dollar show, she also knows every word when we're playing Scrabble. Sie hat uns mit viel Geduld Englisch-Nachhilfe gegeben und von ihren 7 Kindern viele, viele Rechtschreibfehler ausgebessert. She had a lot of patience with tutoring us in English and of all the 7 kids she corrected our spelling very much. Ich weiß eigentlich nichts, was meine Mama nicht weiß. Actually, I don't know what my mom doesn't know. Meine Mama ist sehr fleißig. My mom is very hardworking. Sie ging immer wieder zwischen die Kinder arbeiten. She always in between children went to work. Hat uns mit Mühe und Not motiviert, mit ihr den Haushalt zu schmeißen. She had to motivate us with a lot of effort to help her with the house chores. Hat in ihrem Leben viel Wäsche gewaschen, aufgehängt und zusammengelegt. She has done a lot of loads of laundry, hung it up and folded it together. Hat uns wunderbare, abwechslungsreiche Gerichte aufgetischt. She made us wonderful, varying kinds of dishes for dinner. Hat sich mit viel Liebe zu einer Wahnsinns-Hobbygärtnerin hochgearbeitet. With a lot of love, she became a gardener. Und fand noch Zeit, Bücher zu lesen oder Patchworkdecken zu nähen. And she even found time to read books or work on patchwork blankets. Meine Mama ist sehr ordentlich. My mom is very neat. Sie hat das große, schöne Haus mit ihren mütterlichen Liebe spürbar heimelig gemacht. She made our big, beautiful house with her mother's love very homey. Meine Mama ist gastfreundlich. My mom is very hospitable. Hätte sie nicht so viel Arbeit mit uns Kindern gehabt, if she hadn't had so much work with the kids, hätte sie mit Papa ein 4-Sterne-Restaurant aufgemacht. She would have opened a 4-star restaurant with my dad. Sie schaffte es, bei ihren kulinarischen Gerichten die Augen zum Staunen und den Gaumen zur Verzückung zu bringen. She is able to make our eyes grow wide and make our taste buds happy with her culinary dishes. Meine Mama hat Hausverstand. My mom has a lot of common sense. Und diesen hat sie uns allen 7 Kindern mitgegeben. And this she gave to all of us 7 kids. Sie hat uns beigebracht, sich in der Welt zurechtzufinden. She taught us how to get along in this world. Meine Mama hat uns von uns 7 Kindern oft ein Nein oder ein Später gehört. My mom heard from us 7 kids often no or later. Sie ist aber in all den Jahren davon nicht bitter geworden. But through all the years she didn't get bitter. Sondern hat uns mit viel Liebe erzogen. But she raised us with a lot of love. Sie hat sich Kraft bei Gott dem Vater geholt. She drew her strength from God the Father. Und war immer in Einklang mit meinem Papa. And was always one with my father. Und ein Gedicht, an das sie sich sicher erinnern kann. And a poem that she will remember. Das passt doch gut zu ihr. This really fits und her. Zu uns. And to us children. Es geht so. Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt. Die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wäre das Hemd. Wir gingen nie zur Schule, wir blieben faul und dumm und liegen voller Flöhe im schwarzen Bett herum. We would not be washed, we'd mostly not be combed, the stockings would have holes and the shirts would be dirty. We wouldn't go to school, we would stay lazy and dumb. We would lie in a filthy bed full of fleas. Wir essen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt. Wenn du nicht täglich sorgtest, dass alles klappt und stimmt. Wir hätten nasse Füße und Zähne schwarz wie Ruß und bis zu beiden Ohren die Haut voll Pflaumenmus. We would eat fish with honey and cauliflower with cinnamon if you wouldn't daily care that everything is fine and in order. We'd have wet feet and smoked black teeth. And up to both ears we'd be full of plum sauce. Wir könnten auch nicht schlafen, wenn du nicht nochmal kämst und uns, bevor wir träumen, in deine Arme nimmst. Wer lehrte uns das Sprechen? Wer pflegte uns gesund? Wir krächzten wie die Krähen und bellten wie ein Hund. We couldn't fall asleep if you wouldn't come again to embrace us till we started to dream. Who taught us to speak and who cared about us when we were sick? We croaked like crows and barked like dogs. Wir hätten beim Verreisen nur Lumpen im Gebäck. Wir könnten gar nicht laufen, wir kröchen durch den Dreck. Und trotzdem sind wir alle auch manchmal eine Last. Was wärst du ohne Kinder? Sehr froh, dass du uns hast. We'd only have rags in our suitcase when we traveled. We wouldn't know how to walk. We'd crawl through the dirt. And nevertheless, sometimes we are a burden to you. What would you be without your children? Just be happy that we're here. Und heute, wo ich selbst Mama von zwei Kindern bin, weiß ich besonders zu schätzen, was meine Mama geleistet hat. And today, now that I am a mother with two children, I know especially to appreciate what my mom has done. Falls nun jemand diese wunderbare Frauenmutter kennenlernen möchte, in case anyone wants to get to know this wonderful woman and mother, oder ihren zauberhaften Garten bewundern will, or wants to admire her beautiful garden, Gartentipps braucht, or needs garden tips, Fragen über Kindererziehung hat, has questions about how to raise kids, oder einfach ein traumhaftes Essen in guter Atmosphäre mal nötig hat, or has a need of a dreamy dreamy food in a nice atmosphere, dann plaudert mal mit ihr. Then just speak to her. Sie würde sich sicherlich freuen. She would be very glad. Kannst du aufstehen? That was great, wasn't it? Das war großartig, oder? How many people have been to theater in Hermes' house? Ja, wie viele Leute waren schon bei Ihnen zu Besuch? Yeah, it's just like that, isn't it? Ist doch genauso, oder? Wie sie es geschildert hat. Shall we pray for our kids? Wir wollen noch für unsere Kinder beten, die gerade heraufgehen. Father, we pray right now for our children. Vater, wir beten jetzt für unsere Kinder. And we ask you to bless them and the teachers. Und wir bitten dich um deinen Segen für sie und für ihre Lehrer. That your Holy Spirit would fill each room. Und dass dein Heiliger Geist jeden Raum füllen and würde. Each heart. Und jedes Herz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. A question was asked, has anyone ever given something up for you? Die Frage wurde gestellt, hat schon jemals jemand etwas für dich aufgegeben? Really gave something up. Also etwas wirklich like aufgegeben für dich. Sacrificed. Etwas geopfert. And almost in every answer came the word. Und bei fast jeder Antwort, die gegeben wurde, kam yes. Ja. My mother. Bei meiner Mutter war das so. As we talk about Mother's Day today, there's of course some mixed feelings. Und wenn wir über Muttertag sprechen heute, dann gibt es natürlich auch gemischte Gefühle. Some people have had the most incredible moms. Ja, manche hatten die wirklich unglaublichsten Mütter. Maybe if we had, you know, a chart here from plus 10 to minus 10. Und vielleicht wenn wir hier so eine Skala hätten von plus 10 bis minus 10 reichen. And we all put a flag on there. Und jeder von uns würde da so eine Nadel anstecken. We might be surprised at the very differences of experiences. Wären wir vielleicht sehr überrascht darüber, was für eine Bandbreite an Erfahrungen es gibt. That we've had with our moms or we've had maybe as a mother. Also Erfahrungen, die wir mit unseren Müttern gemacht haben oder die wir als Mütter. But we can all rejoice today because God loves us all. Und wir können uns aber trotzdem alle freuen und jauchzen, weil Gott uns alle liebt. No matter how my mom was. Und egal wie meine Mutter war. My mother was just amazing mother. Meine Mutter war eine wirklich unglaubliche Mutter und sie ist es immer noch. And she's 81 now. Jetzt ist sie 81. And the time is running, and you slowly began to realize that she's only going to be around for a little longer. Und die Zeit läuft und es wird einem klar, sie wird nur noch eine kurze Zeit da sein. I purpose to call her every other day. Und ich habe es mir vorgenommen, sie jeden zweiten Tag anzurufen. There are single moms here today. Und es gibt auch alleinerziehende Mütter hier There's heute Morgen. Married moms here today. Und es gibt verheiratete Mütter. There are struggling mothers here today. Es gibt Mütter, die kämpfen. And maybe a few women who would like to be mothers. Und vielleicht gibt es auch einige Frauen hier, die gerne Mütter wären. And at the end, I'd like to pray for us all, for all of you. Und zum Schluss möchte ich dann für uns alle beten. I would like to read today from Luke chapter 1. Aber jetzt möchte ich einmal aus dem Lukas-Evangelium lesen, Kapitel 1. About two moms that we know of. Und es geht hier um zwei Mütter, die wir kennen. And I'll begin the story from oder von denen wir wissen, und ich beginne mit der Geschichte verse 26 of Luke 1. Lukas 1, Vers 26. In the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent Angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. To a virgin named Mary. Zu einer Jungfrau. She was engaged to be married to a man named Joseph. Zu einer Jungfrau mit dem Namen Maria, die einem Mann namens Joseph verlobt war. A descendant of King David. Der war ein Nachkomme des Königs David. Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman. The Lord is with you." Und er kam zu ihr hinein und sprach: "Sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir." Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. "Don't be afraid, Mary," the angel told her. Und der Engel sprach zu ihr: "Fürchte dich nicht, Maria. You have found favor with God. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. You will conceive and give birth to a son. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. And his name, and you will name him Jesus or Yeshua. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. He will be very great, and he will be called the Son of the Most High. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. The Lord will give him the throne of his ancestor David. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. So he is a king. Also ist er ein König. And he will reign over Israel forever. Und er wird über Israel herrschen in Ewigkeit. His kingdom will never end. Und sein Königtum wird kein Ende finden. Mary asked the angel, "But how can this happen? I am a virgin." Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you." Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: "Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten." So the baby to be born will be holy. Darum wird auch das Kind heilig genannt werden. And he will be called the Son of God. Und Sohn Gottes genannt werden. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. People used to say she was barren. Man sagte, dass sie unfruchtbar ist. But she has conceived a son. Aber sie wird einen Sohn gebären. And is now in her sixth month. Und dies ist der sechste Monat bei ihr. Vers 37. For nothing is impossible with God. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder bei Gott ist nichts unmöglich. Can we say those words? For nothing is impossible with God. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Mary responded. Maria aber sprach: "I am the Lord's servant. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. May everything you have said about me come true." Es geschehe mir nach deinem Wort. Then the angel left. Und der Engel schied von ihr. I want you to think of the power of those words. Und ich möchte, dass ihr über die Kraft dieser Worte nachdenkt. Nothing is impossible with God. Bei Gott ist nichts unmöglich. Nothing. Nichts. It doesn't say that nothing is improbable. Es heißt nicht, dass bei Gott nichts unwahrscheinlich ist, but nothing is impossible. Sondern es ist nichts unmöglich. This word, this promise or this truth, und dieses Wort, dieses Versprechen, diese Wahrheit is our hope, ist unsere Hoffnung within God's loving purpose for us. Innerhalb des Sinnes oder des Zweckes, den Gott für uns hat. This is not something we can quote and say, "Wow, I'm going to go buy a lottery ticket now." Und das ist nicht what's for ticket? It's not a verse that is intended for us to go out and now buy a lottery ticket. Also, es ist kein Vers, der dazu gedacht ist, dass wir jetzt hinausgehen und uns einen Lotterieschein holen. Wow, what a message this morning. I believe. Und wir denken uns, was für eine Botschaft heute. Ich glaube jetzt wirklich. You see, you know, at the gas station, this long line of people from the church buying lottery tickets. Da steht bei der Tankstelle diese lange Schlange an Gemeindemitgliedern, die sich da Lottoscheine kaufen. Nothing's impossible for God. Nothing. Nichts ist unmöglich für Gott. Yes. Nichts ist unmöglich. What a message. Was für eine Botschaft. It's not saying that. Das steht nicht hier. It's not saying that the partner that I seek in my life is sitting next to me now today. Und es heißt auch nicht, dass der Partner, den ich für mein Leben suche, vielleicht neben mir sitzt jetzt. Or the miracle I'm asking God is going to happen in the next hour or two. Oder das Wunder, um das ich Gott bitte, wird in der nächsten Stunde oder in den nächsten zwei Stunden eintreten. Or in the next week. Oder vielleicht sogar in der nächsten Woche. But this statement is so powerful. Aber diese Aussage ist so kraftvoll. Nothing is impossible for God. Nichts ist unmöglich für Gott. And that is the hope we have within God's purpose for our life. Und das ist die Hoffnung, die wir haben innerhalb dieses Zweckes, den Gott für unser Leben hat. My life verse. Und mein Lebensvers. I have quite a few actually. Und eigentlich habe ich einige davon. I keep changing them. Also, you know, sie verändern sich dauernd. But I believe that the one on the top, the very highest one. Aber ich glaube, einer der ganz oben steht, is Isaiah 14:27. Ist aus dem Jesaja 14 Vers 27. Nothing can frustrate the purpose of God. Nichts kann den Willen Gottes zunichte machen. It's actually in a question form. Und es ist eigentlich in einer Frage formuliert. What can frustrate the purpose of God? Was könnte den Sinn Gottes zunichte machen? Nothing. Nichts. Nothing outside of my own unbelief. Nichts außer meinem eigenen Unglauben. In Hebrews chapter 3 we are taught about the nation of Israel. Denn in Hebräer Kapitel 3 werden wir gelehrt über die Nation Israel. As they were going into the wilderness. Als sie in die Wüste zogen. And how through unbelief they departed from the living God. Und wie sie durch Unglauben sich vom lebendigen Gott getrennt haben. And they frustrated God's purpose. Und wie sie damit den Sinn, den Gott für sie gehabt hat, zunichte gemacht despite haben. Despite the fact that nothing was impossible for God. Trotz der Tatsache, dass für Gott eben nichts unmöglich ist. God parted the Red Sea. Dass Gott das Rote Meer geteilt hat. And that God could feed over a million people in a desert. Und dass Gott es geschafft hat, 1 Million Menschen in einer Wüstenumgebung zu ernähren. Every day. Jeden Tag. And in Deuteronomy 2:7. Und in 5. Mose 2, Vers 7. It says that their shoes and their clothes didn't wear out. Steht, dass ihre Kleidung und ihre Schuhe nicht verschließen. Like they didn't need deodorant. Just like they never seemed to have to shower. It's just like. Es war so irgendwie. Sie mussten nicht einmal duschen. Like, wow, it just looked as great as it did yesterday. So, wow, wir schauen immer noch so aus wie gestern. Shoes don't wear out, clothes don't get wrinkled. It's like, wow. Die Kleidung knittert nicht, die Schuhe werden nicht verschlissen. Nothing was impossible for God. Für Gott war nichts unmöglich. And yet they lived in unbelief. Und trotzdem haben sie in einem Unglauben gelebt. Now, if we bring this truth into a right perspective, und wenn wir diese Wahrheit in eine richtige Perspektive setzen, it gives us such explosive hope for our life. Dann gibt es uns wirklich so eine Hoffnung für unser Leben, that nothing is impossible dass for God. Nichts unmöglich ist. Many of us have heard this story. Und viele von uns haben diese Geschichte gehört. The story about Saint Augustine. Diese Geschichte des Augustin, heiligen Augustin, ja. Yeah, I guess that's like his name, you know. Augustinus. Nobody would know Augustine unless you said Saint Augustine, yeah. You know. Augustinus. And his father was a pagan. Also sein Vater war ein Heide and his mother was a believer. Und seine Mutter war Christin. And she had prayed and prayed and prayed for him. Und sie hat immer und immer wieder für ihn when gebetet. He was 17, he went down to North Africa. Als er 17 war, ging er nach Nordafrika. And he lived there till he was 28 and he just lived in the most riotous, lawless kind of living. Und er hat dort gelebt in Karthago und hat dort einfach ein wirklich gesetzloses Leben geführt. Und er hat sich alle möglichen Irrlehren angehört. The most reckless life. Und hat ein wirklich sehr nutzloses Leben geführt. And then God did a wonder. Und dann hat Gott ein Wunder gemacht. And he just opened the Bible. Und er hat die Bibel geöffnet. Because he was listening to some children sing a song. Denn er hatte vorher ein paar Kinder ein Lied singen gehört. Something that said like open up and look, open up and read. Und es ist sowas wie die Worte waren so öffne und schau nach, so öffne und lies. So he did, and the verse that he read changed his life. Und so hat er das gemacht und den Vers, den er darauf las, hat sein Leben verändert. And he had an encounter with Christ. Und er hatte diese Begegnung mit Christus. And when he was 33, he got baptized. Und als er 33 war, wurde er getauft. Augustine is one of the most important church fathers in church history. Und Augustinus ist einer der großen, einer der wichtigsten Kirchenväter. But the interesting thing about the story, aber das Interessante an seiner Geschichte ist, that his mother always prayed for him. Ist eben, dass es seine Mutter war, die immer und immer wieder für ihn gebetet hat. And his mother went to this bishop, the bishop of Hippo. Und seine Mutter ging zu diesem Bischof, dem Bischof von Hippo. Which was one of the most famous bishops in the world at that time. Und das war einer der mächtigsten Bistümer damals. And she said, "Can you debate my son, please? Debate him and convert him to Christianity." Und sie hat ihn gebeten, könntest du mit ihm reden und könntest du dazu helfen, dass er zum Christentum konvertiert. But the bishop was afraid of Augustine because Augustine was so intellectually sharp. Aber Augustinus war intellektuell sehr scharfsinnig und der Bischof war reserviert dem Gespräch gegenüber. Und man konnte nicht wirklich mit ihm in einer Debatte gewinnen. But the mother, whose name was Monica, was pressing the bishop. Aber seine Mutter Monika hieß sie, hat den Bischof gedrängt. And the bishop was getting annoyed. Und dem Bischof ging das langsam auf die Nerven. And he said these words, these famous words to her. Und er hat dann diese Worte zu ihr gesagt. I cannot help thee in this matter. Ich kann dir in dieser Sache nicht helfen. Go thy way in peace. Geh deinen Weg in Frieden. It cannot be that a son of such tears should perish. Es kann nicht sein, dass ein Sohn solcher Tränen verloren geht. It cannot be possible that a son of such tears can perish. Es ist unmöglich, dass ein Sohn solcher Tränen verloren geht. I have watched my mom cry more tears than I want to und ich habe meine Mutter auch mehr Tränen weinen sehen, als ich sie wollte. And that's a mom, isn't it? Und das ist eine Mutter. I just want to thank all of you mothers. Thank you. Und so möchte ich euch Müttern einfach heute danken. Nothing is impossible for God. Vor Gott ist nichts unmöglich. But we have to see this verse within the context of God's purpose for our life. Aber dieser Vers muss auch gesehen werden innerhalb dieses Rahmens, dieses Planes, den Gott für unser Leben hat. If we pull it outside of God's purpose for our life. Wenn wir diesen Vers nehmen und anwenden wollen außerhalb dessen, was Gott für uns vorhat, we are only going to frustrate ourselves. Werden wir uns nur selbst frustrieren? God has a purpose. Denn Gott hat einen Plan, einen Sinn. God's purpose for Elizabeth was that she would stay without children until she was older, so that she could be the mother of John the Baptist. Und Gottes Plan für Elisabeth war, dass sie ohne Kinder bleibt, bis sie schon älter war, dass sie dann eben die Mutter von Johannes den Täufer wird. And she had probably prayed many, many, many, many times. Und sie hat sicher sehr, sehr, sehr oft gebetet. And maybe had her seasons of doubt and frustration. Und hatte ihre Zeiten der echten Frustration und der But Zweifel. When the day came, aber als dann dieser eine Tag kam, nothing is impossible for God. Nothing. Dass bei Gott nichts unmöglich ist. And with Mary, nothing would be impossible that she would be found pregnant as a virgin. Und auch bei Maria war es so, dass bei Gott nichts unmöglich ist und sie als Jungfrau konnte schwanger werden. Romans chapter 8 verse 28. Römer 8 Vers 28. For we know Denn wir wissen, that God is working all things to the good, dass Gott alles zum Guten wirkt, for those who love him, denen, die ihn lieben, who are called according to his purpose, die berufen sind nach seinem Ratschluss. And if you continue reading in the chapter, und wenn ihr dieses Kapitel weiterlest, and you keep everything in that context, und man behält alles, also innerhalb dieses Kontextes, the context of God's purpose, nämlich den Kontext, dass Gott einen Plan then hat, you see that the rest of the chapter begins to really light up. Dann sieht man, dass der Rest dieses Kapitels im Römerbrief plötzlich wirklich erleuchtet wird. For example, starting with verse 35. Zum Beispiel im Vers 35. Can anything separate us from Christ's love? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? But let's put it in the context of Romans 8:28. Aber stellen wir es in diesen Kontext von Römer 8:28. And then restate it. Und es dann neu formulieren. Can anything separate us from the love of Christ as expressed in his purpose for our life? Was kann uns scheiden von der Liebe Christi, die sich in seinem Plan für unser Leben ausdrückt? What can separate us from the love of Christ as revealed in his purpose for our life? Oder was kann uns scheiden von der Liebe Christi, wie sie sich offenbart durch den Plan für unser Leben? Then it begins to take on some kind of tangibility. Und dann wird das Ganze ein bisschen greifbarer. Like, wait a minute. Also so. What can separate me from the love of Christ? Was könnte mich jetzt trennen von der Liebe Christi? Nothing, I suppose. Wahrscheinlich nichts. But I have the situation in my family. Aber ich habe diese Situation in meiner Familie. But let's bring it back in the context of verse 28. Aber bringen wir es zurück in diesen Kontext von Vers 28. What can separate me from the love of Christ? Was kann mich trennen von der Liebe in the context of my family struggle? In dem Kontext dieses Kampfes in meiner Familie. Nothing. Auch nichts, nichts. Nothing is impossible for God. Für Gott ist nichts unmöglich. And we need to hold on to that. Und das ist es, was wir festhalten müssen. As we hold on to his purpose. So wie wir festhalten müssen an seinem Plan. And we say, God, more than anything. Und wir sagen, Gott, also mehr als alles andere, I want to focus on your purpose. Möchte ich mich auf deinen Sinn, auf deinen Plan konzentrieren. There are four things that we all need to do when we are in a crisis. Und es gibt vier Dinge, die jeder von uns tun muss, wenn wir in eine Krise kommen. And I've said this to a number of people in the church one-on-one. Und ich habe das schon vielen Leuten in der Gemeinde gesagt, auf einer persönlichen Basis. And everyone I've said this to has thanked me. Und jedem, den ich das gesagt habe, hat mir dafür gedankt. The first thing you do when you are in a crisis. Das erste, was du machst, wenn du in eine Krise gerätst. Something happens in the family. Also etwas passiert in der Familie. We just got an email from a friend of ours in America. Wir haben gerade ein E-Mail bekommen von einem Freund in Amerika. And that person has cancer. Und diese Person hat Krebs bekommen. And they're young. Und es ist ein junger Mensch. And they have no insurance. Und es gibt keine Versicherung. And it's an extremely frightening situation. Und es ist eine unglaublich angstmachende Situation. What do you do? Was macht man jetzt? Number one. Erstens, do something every day to maintain forward progress with God. Unternehmen, mach einen Schritt jeden Tag, um mit Gott einen Schritt weiterzumachen. Number two. Zweitens, don't try to figure out your situation. Versuch nicht, die Situation, in der du stehst, zu verstehen. Trust in the Lord with all your heart. Vertraut dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. Do not lean on your understanding. Aber tu wirklich nicht, also versuche nicht, dich auf deinen eigenen Verstand, auf dein Verständnis acknowledge zu stützen. Him in all your ways. He'll make the path straight. Sondern erkenne ihn an in allen Wegen und er wird den Weg gerade machen. Number two, I think, is the biggest mistake we make. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir machen. Don't try to figure things out. Versuch nicht, die Dinge zu verstehen, warum. They're in God's hands. Sie liegen in Gottes Hand. He knows how to solve it. Und er weiß, wie man das Problem löst. And when we try to figure things out, we expend so much emotional and mental energy. Denn wenn wir versuchen, etwas zu lösen oder zu hinterfragen, verbrennen wir so viel Energie, and emotional it robs us of our peace. Oder geistige Energie, und das beraubt uns des Friedens. And detaches us from God. Und es löst uns auch ab von Gott. Number three. Und der dritte Punkt ist, we must try to enjoy life. Wir müssen versuchen, das Leben zu genießen. 1. Timothy chapter 6. 1. Timotheus, Kapitel 6. Verse 17. Vers 17. God has given us all things to enjoy. Gott hat uns alles gegeben, um es zu genießen. We got to start to enjoy every breath you breathe. Und man muss wirklich anfangen, oder ihr müsst anfangen, jeden Atemzug zu genießen. Do you know that there are people in the world? Es gibt Menschen in dieser Welt, who would give anything in their life, die wahrscheinlich alles geben würden in ihrem Leben, to switch situations with you. Einfach Lebenssituationen mit euch zu tauschen. We're trying to find a video that Mary saw in Hillsong. Aber wir versuchen ein Video zu finden. Mary hat das gesehen. So that we can show the church. Auf der Hillsong-Konferenz. Wir möchten es gerne der Gemeinde zeigen. During a war in Uganda. Und es geht da um den Krieg in Uganda. These soldiers would go into villages. Und diese Soldaten gingen dort in die Dörfer. And they would force the children soldiers. Und sie haben dann gezwungen, diese Kindersoldaten, to take razor blades. Dass sie Klingen nehmen, Rasierklingen nehmen. And they would cut the ears off of the women. Und hatten den schnitten den Frauen die Ohren ab. And then they would cut their lips off. Und dann die Lippen. And then they would cut their nose off. Und dann die Nase. And they did it to thousands and thousands of them. Und sie haben das Tausenden angetan. And they are all alive today in Uganda. Und die leben alle noch in Uganda. And what's even sadder is that the rest of the villagers reject them. They are afraid of them. Und was noch trauriger ist, dass der Rest der dörflichen Gemeinschaft diese Leute meidet, weil sie vor ihnen Angst haben. These people cannot even go to stores to buy food. Und die können nicht einmal gehen, um Essen zu kaufen. They are outcasts. Sie sind wirklich Ausgeschlossene. And Hillsong is organizing plastic surgeons to go there to rebuild their faces for them. Und Hillsong organisiert, dass plastische Chirurgen dorthin gehen, um diese Menschen wiederherzustellen. There are people in the world who would change situations with us in a second. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sofort mit uns tauschen würden, sofort. We have to enjoy life. Wir müssen es schaffen, das Leben zu genießen. Take a deep breath and just concentrate. Einfach einen tiefen Atemzug. How good does that feel? Und wie gut fühlt sich das an? When was the last time we thanked God that we could do that? Und wann war es das letzte Mal, dass wir Gott dafür gedankt haben, dass wir das tun können? Look at your hand. Oder schau dir deine Hand an. We got five fingers. Wir haben fünf Finger. Maybe someone doesn't, but vielleicht hat I'm sorry. Jemand nicht fünf Finger. Das, but look leid, at your aber, hand. Aber schau dir deine Hand an. It's such a gift from God. Und es ist ein solches Geschenk von Gott. There are people in the world who don't have hands. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben keine Hände. We cannot afford to be living in despair. Und wir können es uns nicht leisten, in Verzweiflung zu leben. Because nothing is impossible with God. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. And when the right moment comes, und wenn der richtige Augenblick da ist, in God's purpose, innerhalb des Planes Gottes, He can do anything. Dann kann Gott alles machen. Anything. Alles. He can make a virgin pregnant. Er kann eine Jungfrau schwanger machen. He can make a woman, she was probably beyond her years, he can make her pregnant. Er kann auch eine Frau, sie war wahrscheinlich über ihre Zeit hinaus. God can do anything out of anything. Auch schwanger machen. Er kann alles machen. God could just stop time. Und Gott könnte die Zeit anhalten. We could be frozen, he could just walk between us. Und wir könnten sozusagen erstarren und er könnte durch unsere Reihen gehen. Just look at us all. Und einfach nur anschauen, wie wir da he stopped the sun for Joshua. Und für Josua hat er auch die Sonne angehalten. He said to Joshua said, Lord, I need more time. Und Josua hat gesagt, Herr, wir brauchen mehr Zeit. We cannot defeat the enemy. Aber wir können den Feind jetzt hier nicht schlagen. The day is running out. Der Tag naht sich dem Ende. Stop the sun. Halte die Sonne auf. And the sun just stood there. Und die Sonne blieb einfach stehen. How is that possible? Wie ist sowas möglich? That would make the whole solar system just go. Bringt das ganze Sonnensystem völlig aus dem Gleichgewicht. But not for God. Aber nicht bei Gott. Froze the whole thing. Einfach alles ist eingefroren. Just like he could freeze us right now, walk in our midst and scratch our nose. Über uns auch, wir verschreien alle. Und just bring about 50 angels in here, we're all frozen. Und 50 Engel sind vielleicht hier und wir walk sind around, alle change da. People's glasses and stuff like that. Und switch Bibles and just okay, and then we look, what happened? Und dann wir wieder aufwachen und was ist jetzt passiert? How come I'm wearing your glasses? Where are my glasses? What happened? God can do anything He wants. Gott kann alles tun. Nothing is impossible. Es ist nichts unmöglich. And when we realize, und that he uses this. Und wenn wir begreifen, dass er das verwendet. He wants us to count on this. Und dass er möchte, dass wir damit rechnen. In the context of his purpose. Und zwar innerhalb des Planes, den er hat. For every single one of us. Und für jeden einzelnen von uns. He is lining this verse up. Und für jeden von uns ist dieser Vers gültig. Which brings us to the fourth point. Und das bringt uns an den vierten Punkt. Never ever settle. For something less than God's perfect plan. Also gib dich nie mit weniger zufrieden als dem vollkommenen Plan, because den Gott für dich hat. In that purpose, denn in diesem Plan all of these things come to pass. Werden alle diese Dinge wahr. Maybe your day is tomorrow. Vielleicht ist dein Tag morgen. Maybe your day is right now. Oder vielleicht ist dein Tag jetzt. For one or two people. Vielleicht für ein oder zwei Menschen. Du bist hier. And what I'm saying to you is not coming from me, but it's coming from God. Und was ich dir sage, ist nicht etwas, das ich sage, sondern das Gott and dir you sagt. Know it, und du weißt das. Because you know that you know it. Denn du weißt in deinem and Inneren you're thinking, ganz sicher, how could God have known this? Und du denkst dir vielleicht, woher hat Gott das how gewusst? Could the preacher have known this? Wieso hat der Prediger davon preacher das gewusst? Know anything. Der weiß ja nichts davon. But God, nothing is impossible with God. Aber bei Gott ist eben nichts unmöglich. And you're going to walk out today thinking that's impossible. Und du gehst vielleicht raus und denkst, das gibt's jetzt nicht, das ist unmöglich. But this is your day. Aber das ist dein this Tag. Is your day. Das ist dein Tag heute. And I want to just mention three more things. Und ich möchte drei Dinge noch erwähnen. About how wonderful it is to be a child of God. Wie wunderbar es ist, ein Kind Gottes through, zu sein. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. There is forgiveness in Jesus Christ. Es gibt eine Vergebung in Jesus Christus. And if we have failed in our life, und wenn wir versagt haben in unserem Leben, there's no condemnation. Dann gibt es keine Verdammung dafür. Mistakes are a beautiful opportunity to grow. Fehler sind eine wunderbare Gelegenheit, zu wachsen. Nothing to sit around and feel sorry for yourself about. Das sind nicht Dinge, wo man dann herumsitzt und sich dann selbst bemitleidet. Every single one of us make mistakes in everything we do. Jeder einzelne von uns macht Fehler in allem, was wir tun. No reason to sit around and feel sorry for yourself. Und das ist kein Grund, da zu sitzen und sich selbst leid zu tun. We look at it, we learn and we move on. Wir schauen es uns an, wir lernen davon und wir gehen weiter. There's forgiveness for anything we've ever done. Es gibt Vergebung für alles, egal was es ist, was passiert ist. Maybe you're a mom today. Vielleicht bist du eine Mutter. And you don't feel you've been the best mom. Und du hast das Gefühl, du warst nicht oder bist nicht die beste Mutter. Maybe when you were listening to Kathy's testimony. Vielleicht wenn du dir das Zeugnis von der Kathy angehört hast. It didn't really make you happy. Hat's dich nicht wirklich froh gemacht. You just thought, well. Du hast dir nur gedacht, naja. And then there's me. Und dann gibt's da noch mich. God loves us. Gott liebt uns. Please do not think like that. Und bitte denke nicht so. God loves us. Denn Gott liebt uns. He loves you. Und er liebt dich. He loves you very, very much. Und er liebt dich sehr, sehr. He really does. He's forgiven everything in our past. Er hat alles vergeben, was in unserer Vergangenheit liegt. If we just receive it. Und wir müssen das nur annehmen. And we'll pray in a little while. Und wir möchten in ein paar Augenblicken dafür beten. Number two, he's given us a purpose for living. Und das Zweite ist, er hat uns einen Sinn, einen Plan gegeben für unser Leben. And within that purpose that we live, und in diesem Sinn, in diesem Zweck, den wir haben, this truth that nothing is impossible for God, ist diese Wahrheit, dass bei Gott eben nichts unmöglich ist, is our hope. Das ist unsere Hoffnung. Is our hope as we walk through this life. Und das ist diese Hoffnung, die wir haben, wenn wir durch dieses Leben we durchgehen. Hold it. Und das muss man festhalten. Because we know that at some point this verse is going to happen for me. Denn wir wissen, dass an irgendeinem Punkt im Leben dieser Vers für mich wahr werden wird. There was a girl who was praying that she would meet her spouse. Da war ein Mädchen und sie hat dafür gebetet, dass sie she was 35 years old. She was kennenlernt und sie ist 35, also war 35. God, how can I possibly meet the person of my dream? Und hat gebetet, wie kann das möglich sein, dass ich jetzt sozusagen den Mann meiner Träume kennenlerne? It just seems so impossible. Das scheint einfach so unmöglich zu sein. So she was driving down the highway. Und so sie fuhr die Straße hinunter. And she got a flat tire. Und sie hatte eine Reifenpanne. A little while later, someone pulls up behind her to help her. Und ein wenig später blieb eben jemand stehen hinter ihr, this um ihr young zu helfen. Guy. Und es war dieser junge Mann. She was a Christian. Und sie war Christin. He was a Christian. Und er war auch Christ. He took her out for dinner. Und er hat sie dann eingeladen zum Abendessen. And they got married. Und sie heirateten. What are the chances of that? What are the chances of that? Wie hoch liegt es die Wahrscheinlichkeit? Do you know the chances of that are so incredibly impossible? Also die Wahrscheinlichkeit in so einer solchen Situation ist so unglaublich gering. If he had missed the elevator on the way out of the office. Wenn er den Lift versäumt hätte auf dem aus dem if Weg he aus dem talked Bürogebäude. To one more person, oder wenn er noch mit einer Person or answered one more hätte, email, oder eine E-Mail noch or happened to call somebody. Oder vielleicht jemanden angerufen or bought a donut, oder vielleicht sich auch nur einen or stopped for a coffee, oder für einen Kaffee stehen geblieben wäre, or didn't let the guy go in front of him, oder vielleicht den einen Wagen or nicht didn't vorne pass the car, oder eben diesen einen nicht überholt hätte, was not at that exact spot at that moment. Dann wäre er nicht zu dem Augenblick an dieser Stelle gewesen. Exactly there. And if her tire did not burst at that time. Und wenn ihr Reifen nicht genau zu dieser Zeit eben. If it had just been 30 seconds more. Und vielleicht 30 Sekunden später. If she didn't drive down that highway. Wenn sie eben vielleicht überhaupt nicht dort gefahren if wäre. She had made a phone call. Oder wenn sie einen Anruf if she gemacht had hätte. Gotten the donut. Oder dass sie den Donut and on and hätte. On and on and on into the millions of things that could have taken place. Kann man weiter und weiter spinnen in Millionen von Möglichkeiten, die but when the moment comes, aber wenn dieser eine Moment kommt, in God's purpose, und der liegt im Plan Gottes für uns, nothing is impossible for God. Dann ist nichts unmöglich bei Gott. And this is our hope in His purpose. Und das ist unsere Hoffnung innerhalb seines Planes. And this is point number four. Never, ever, ever, ever settle for something less than His purpose. Und das ist der vorige Punkt 4. Gib dich nie mit weniger zufrieden als seinen Plan für dein Leben. We're always praying for miracles. Und wir beten immer wieder für Wunder. But we don't want to be in situations that need one. Aber wir wollen nie in Situationen geraten, die ein Wunder notwendig we haben. We want to see one. Lord, I want to see a miracle. Wir sagen immer, ich hätte gerne ein Wunder, Herr, ich möchte ein Wunder sehen. Let me see like an angel behind Greg. Ich würde gerne so einen Engel sehen hinter Pastor. Let me Rob. See the Holy Spirit. That was good. That was good. That was good. That was good. Okay. Let me feel an angel, like his wing on my face. Oder ich möchte gerne so einen Engel spüren, seinen Flügel vielleicht. Let me see a miracle. Ein Gesichtsstreifen, ein Wunder sehen. God says, you want to see a miracle? Möchtest du ein Wunder sehen? Yeah. Ja. How big? Okay, wie groß soll es sein? Big miracle. Ein großes Wunder. Real big. How big, big? Big, big, big, big. So groß, wie es halt geht. Are you sure? Bist du sicher? Yeah. Ja. Ooh, I think you're going to be sorry you said that. Okay, also ich glaube, dir wird es jetzt leid tun, dass du so ein Wunder. And then God brings us into a situation that is so impossible. Und dann bringt uns Gott in eine Situation, die wirklich so unmöglich ist. And God says, you want to see a miracle, right? Und dann sagt Gott, du wolltest ein Wunder sehen. Well, I had to put you in a situation where you needed one. Naja, ich musste dich in eine Situation bringen, wo es ein Wunder eben nötig hat. Can we pray for the moms? Können wir vielleicht für die Mütter beten? But before we do, I want to pray for anyone here who has never received Jesus Christ. Aber vorher möchte ich noch für all die bitten, die vielleicht da sind und Jesus noch nie angenommen haben. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. He gives us a purpose for living. Und er gibt uns einen Sinn, einen Plan für unser Leben. And number three, und drittens, he gives us a home in heaven. Er gibt uns ein Zuhause im Himmel. If you have never received God's love into your life, und wenn du die Liebe Gottes noch nie angenommen hast, in dein Leben aufgenommen hast, the Bible teaches that it comes by faith. Die Bibel sagt, dass das durch den Glauben geschieht. You just got to ask God for it. Man muss Gott einfach nur darum bitten. I would like to pray with you right now. Ich möchte gerne mit euch and beten. And give you an opportunity to receive His love. Und diese Gelegenheit geben, auch wirklich die Liebe Gottes anzunehmen, seine Vergebung anzunehmen. Father in heaven, we pray today as a church. Vater im Himmel, wir beten heute Morgen als Gemeinde, a church family. Als Gemeindefamilie. And maybe there's somebody here today who's never received you. Und vielleicht ist jemand heute Morgen hier und sie haben dich noch nie angenommen. They don't know your love. Diese Person kennt your forgiveness, deine Liebe nicht, deine Vergebung your gentleness, nicht, deine Zärtlichkeit, your peace and joy, deinen Frieden, deine Freude, of your presence, die Freude deiner Gegenwart and the security in the soul, und auch die Sicherheit, die man im Herzen haben kann and the sense of destiny, und dass man dieses Gespür hat, ein Ziel zu haben. My home is in heaven. Das mein Zuhause im Himmel ist. Pray with me, a simple prayer. Bitte mit mir ein ganz einfaches Gebet. Say these words very quietly. Und sprich diese Worte ganz leise für dich. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Say those words. Sprich diese Worte. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Everything in my past. Alles, was in meiner Vergangenheit geschehen ist. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Jesus came to earth and he. Jesus kam in die Welt. He died as the Lamb of God. Und er starb als das Lamm Gottes. He was God's Son. Er war Gottes Sohn. And he went into the grave for 3 days. Und er ging in dieses Grab 3 Tage lang. And on the third day he rose from the dead. Und am dritten Tage stand er auf von den Toten. Many people saw him. Und viele Menschen sahen ihn. And today he is in heaven with his Father. Und heute ist er im Himmel bei seinem Vater. And he knows your name. Und er kennt deinen Namen. And he knows your life. Und er kennt dein Leben. And he loves you. Und er liebt dich. And he's knocking on the door of your heart. Und er klopft an die Tür deines Herzens. Say Jesus. Sprich Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. I would like to pray a blessing for our mothers, over our mothers. Ich möchte gerne einen Segen aussprechen über unsere Mütter. Father, I pray for all of our married moms. Vater, ich bete für alle verheirateten Mütter. And Lord, as a church, we just pray right now. Und in diesem Augenblick beten wir als Gemeindefamilie. You'd protect them and strengthen them. Dass du sie beschützt, bewahrst, dass du sie stärkst. Continue to give them all the wisdom they need. Und dass du fortfährst, ihnen wirklich die Weisheit zu geben, die sie brauchen. Protect them in all the situations that they encounter. Beschütze sie in all den Situationen, denen sie begegnen. Give them a deep sense of your love. Und gib ihnen wirklich dieses tiefe Gefühl deiner Liebe. And give them hope, Lord. Und gib ihnen Hoffnung. In this beautiful purpose of motherhood. Über diesen wunderbaren Zweck her der Mutterschaft. We pray for our single moms today. Und wir beten für unsere alleinerziehenden Mütter heute Morgen. We pray the same thing, Lord. Wir beten das Gleiche, Herr. Wisdom and strength. Wir beten für Weisheit und für Stärke. Courage. Für Mut. For hope. Für Hoffnung. For determination. Und wir bitten um Stärke, um Sicherheit. For perseverance. Für Durchhaltevermögen. For deep peace. Und für einen tiefen Frieden. And for joy. Und für die Freude. Knowing that you are with them. Die Freude des Wissens, dass du bei ihnen bist. And this morning we pray for struggling mothers. Und wir beten auch für die Mütter, die kämpfen. Who are at the end of themselves. Oder die vielleicht wirklich am Ende ihrer Kraft gelangt sind. Lord, we pray as a church, please. Herr, wir beten als Gemeinde. We pray against the forces of darkness. Wir beten gegen die Mächte, gegen die Finsternis. That want to intensify the struggle. Die diesen Kampf nur verstärken möchten. We pray for their emotions. Und wir beten für ihre Emotionen. You would send them people to support them. Dass du ihnen Leute schickst, die sie unterstützen. We pray for their children. Wir beten für die Kinder. You protect them from the forces of darkness. Dass du auch sie beschützt vor den Mächten. And we pray that you would speak to the storm. Und wir beten, dass du zu dem Sturm gebietest. And calm the waves. Und dass du die Wellen glättest. For nothing is impossible with you. Denn nichts ist unmöglich bei dir. And lastly, Lord, we pray for women who would like to be mothers. Und wir beten auch für Frauen, die gerne Mütter wären. Lord, nothing is impossible with you. Herr, bei dir ist nichts unmöglich. And we pray today for anyone who wants to be pregnant. Und wir beten für jeden, der gern schwanger sein möchte. Father, you see the heart. Vater, du siehst das Herz. We pray, Lord. We pray for the husband. Wir beten für die Ehemänner, for the wife. Für die Ehefrauen. We pray for your purpose. Wir beten für deinen Plan. That peace would be found. dass Frieden gefunden werden möge. And hope in your promise. Und eine Hoffnung in deinem Versprechen. That nothing is impossible with God. Dass nichts unmöglich ist. And when the right moment comes. Und dass wenn der richtige Augenblick kommt. Nothing can frustrate his plan. Nichts deinen Plan zunichte machen kann. And we pray this together as a church. Und wir beten das gemeinsam als Gemeinde. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.